gemacht. Und wir machen es nach. Auf in die große Schlacht gegen Dummheit und Unspar. Der Siegeszug der Wikinger soll unser Vorbild sein. Die weißen Krieger mit lautem Schrei. Der Siegeszug der Wikinger soll unser Vorbild sein. Die weißen Krieger mit lautem Schrei. Es war jetzt schon lange her, doch vergessen haben wir es nicht. Wir schulden es unsere Ahnen, nur die Tor ist jetzt unsere Pflicht. Der Siegeszug der Wikinger soll unser Vorbild sein. Die weißen Krieger mit lautem Schrei. Der Siegeszug der Wikinger soll unser Vorbild sein. Die weißen Krieger mit lautem Schrei. Auch wenn wir im Kampf fallen, wir keine Tränen verlieren, der Siegeszug der Wikinger, er wird weiter marschieren. Der Siegeszug der Wikinger soll unser Vorbild sein. Die weißen Krieger mit lautem Schrei. Der Wikinger soll unser Vorbild sein.